einfach Pech gehabt. Du hast einfach Pech gehabt. Banal, aber wahr, ich bin immer im Stress. Mann, und ich hab viel zu tun, hab niemals Zeit, mich auszuruhen. Hektik, ein Zustand, den Gottlieb nicht verstehen den kann. Gottlieb lässt sich gehen, Mann, und Gottlieb ist bekannt als Mann. Mit Charme und mit Rolex, Radbar, Checks, Mastercard, trinkt kein Rex, sondern Sekt oder Shampoo. Zu allem Überfluss fährt Gottlieb nicht Bus, denn Gottlieb liebt Luxus. Audi A8, prachtvoll, Schlachtschiff, Schiebedachserie. Nun schau dir mal das Weib an, das der hat, der Sack. Exakt das, was ich mag, jetzt schau dir meine an. Nur Öko-Braut, die auf den Nägeln kaut, niemals in den Spiegel schaut und niemals meine Bude saugt und mir die letzten Nerven raubt. Und überhaupt, sie taugt nix, verstaubt nix im Kopf und das schlaucht und ich glaub fix, werd ich meine Sachen packen und nichts wie weg. Und wohin? Zu den anderen Schabracken. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb, es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht krieg. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb, jede Frau dieser Welt steht auf allen Tüten. Ich bin Gottlieb. Es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht krieg. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb. Ich bin Gottlieb. Gottlieb, der Bandit hat deinen Waschbrettbauch. Braungebrannte Haut, alles das, worauf Frauen so schauen. Kaum ein Traummann hat so viele Traumfrauen aus der Fassung gebracht. Gottlieb ist cool wie ne Coke Light aus dem Eisfach. Wohlbedacht hatte und hat alles im Griff. Wie Gustav Ganz, Glück wie Brad Pitt, Sexappeal. Stilvoll, ganz im Gegenteil zu mir, denn ich schiel vor. Und ich spiel mal auf der Flöte meines Lebens. Vergebens suche ich nach dem Job des Lebens. Denn Gott liebt nur Gott lieb und gibt nur Gott lieb seinen Segen. Na klar, wie gesagt, kack ich ab, Mann, bin ne satt, Mann. Racker mich ab und verkack und der Sack macht mich glatt wie ne Kakerlake. Sein Intellekt deckt alle Sparten ab. Ich dagegen, eher schlapp. Was würdest du machen, wenn du eher wärst? Millionär wärst? Populär, so wie er. Der Neid schreit nach Gerechtigkeit, Leid breitet sich aus. Und wir sind Tiere, schlauer Mann und sind raus. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb. Es gibt nichts auf der Welt, was ich Jerry nicht krieg. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb. Jede Frau dieser Welt steht auf allen Tür. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb. Es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht krieg. Ich bin Gottlieb, denn mich hat Gottlieb. Ha ha ha.